Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell? Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! So, und jetzt ist mein Kollege Elmo bei mir im Studio, der in wenigen Tagen in Richtung Süden aufbrechen möchte. Elmo, wie hast du dir das vorgestellt bis vor ein paar Tagen, wie du in Richtung Garmisch-Partenkirchen fährst, ein Camp vorfindest, ein paar Aufnahmen fürs A-Radio machst? Ja, also dieser G7-Gipfel, der ist natürlich für uns ein wichtiger Punkt, weil sich da viel unserer Kritik auch kristallisiert. Und ich meine, es ist nur ein totaler Nebenschauplatz, wenn beispielsweise der Bund der Steuerzahler doch jetzt am Wochenende festgestellt hat, dass der Gipfel vermutlich 360 Millionen Euro kosten wird, was etwa 357 Millionen mehr ist als die jährlich in München stattfindende Sicherheitskonferenz. Aber gut, wie gesagt, unsere Kritik ist da tiefgehender. Und was wir natürlich versuchen wollten, war, das vor Ort zu diskutieren, Workshops anzubieten, auf dem Camp auch ein anarchistisches Barrio auch anzubieten. Aber gerade ist alles ein bisschen unklar, weil ja jetzt vor einigen Tagen die Campfläche verboten wurde. Ja, aufgrund von Hochwasser. Das ist ja unverständlich, dass das ein Grund ist, dieses Camp abzusagen, oder? Ja, es ist ein ziemlich halbseidene Begründung, aber darüber hinaus finden wir es auch ehrlich gesagt ziemlich unverständlich, denn ja, es wurde vorhergesagt, dass ein halber Meter Wasser auf der Campfläche sich sammeln könnte, und gerade wenn wir die prekäre politische Situation von Angela Merkel bedenken, die jetzt gerade unter der NSA-Affäre ziemlich unter Druck geraten ist, wundern wir uns doch, wieso sie dieses Verbot so durchsetzt. Wäre doch gerade ein Hochwasser, wie Gerhard Schröder ja eingehend bewiesen hat, eine perfekte Möglichkeit für sie, Tatkraft zu beweisen und die armen G7-Gegnerinnen vom Hochwasser zu retten. Naja. Ja, das ist wirklich sehr unverständlich, dass sie sich das durch die Lappen gehen lässt. Aber zurück zum Camp. Wie wolltet ihr eigentlich anreisen und wie sehen die Umstände momentan aus zu den Anreisemöglichkeiten? Ja, also was das Camp an sich angeht, so ist die Lage noch offen. Also es könnte schon noch sein, dass das Camp noch im Nachhinein jetzt noch genehmigt wird. Insofern wäre es auch wichtig, dass alle, die da hingehen wollen, in den nächsten Tagen auch die Augen offen halten nach Ankündigungen und schauen, ob sich vielleicht doch Montag und Dienstag die Lage ändert. Insbesondere gibt es den Eindruck, dass sich vielleicht auch auf lokaler Ebene etwas tut, da lokale Bauern und Bäuerinnen zum Beispiel auch bereits Sorgen haben, dass aufgrund des Fehlens einer klaren Fläche, wo die Leute sich versammeln, die Leute vielleicht einfach in alle Winde gehen und irgendwo sich ein Plätzchen suchen, was vielleicht nicht so gewünscht ist. Insofern könnte es schon noch sein, dass sich da was ändert. Anreisen gibt es natürlich da viele Möglichkeiten dazu. Ganz essentiell finden wir aber schon, dass es besser ist, nicht alleine anzureisen. Also schaut zu, dass ihr vielleicht zu zweit oder auch in einer kleinen Gruppe anreist. Dazu könntet ihr einen Bus benutzen, also Bustickets gibt es ab Berlin, ab Regensburg, ab Stuttgart, aber auch aus dem Ruhrpott und aus dem Rheinland. Ja, ihr könnt natürlich auch mit dem PKW anreisen, da müsst ihr aber euch auf jeden Fall auf Kontrollen gefasst machen. Und in dem Zusammenhang ist es ganz wichtig, dass ihr schaut, dass im Auto nichts ist, was irgendwie nach aktiver oder passiver Bewaffnung aussehen könnte. Und natürlich auch keinerlei Drogen. Ein echtes No-Go, insbesondere in Bayern. Ja, und schaut auch drauf, dass ihr wetterfeste Kleidung und insbesondere auch Schuhwerk dabei habt. Dort ist es schon ein bisschen gebirgiger und es wird da empfindlich kalt, insbesondere nachts. Also bereitet euch gut vor. Aktionen zu planen, gerade mit größeren Gruppen, ist ja unter diesen Umständen etwas schwierig. Auch die Kommunikation wird vielleicht nicht so ganz einfach laufen. Was wird denn trotzdem sehr sicher stattfinden in den Zeiten, die auch mit mehreren Menschen durchführbar sind? Ja, also bevor alles losgeht, vielleicht noch kurz der Hinweis, dass es am 3. und 4. Juni noch einen Alternativgipfel geben wird in München. Der ist getragen von NGOs und so Parteien aus dem linken Spektrum, sage ich mal. Ab dem 4. dann geht's, dem Donnerstag, geht's aber auf jeden Fall los. Da werden auch Leute dann vor Ort sein. Wenn ihr ankommt, könnt ihr euch dann auch an den Infopunkt auf dem Bahnhofsplatz in Garmisch-Partenkirchen wenden. Es wird in Garmisch-Partenkirchen, in Kleis und in Mittenwald vom Donnerstag bis zum Sonntag, also vom 4. bis zum 7. Dauerkundgebungen geben, die angemeldet sind. Dann wird es am Samstagmittag eine Großdemo in Garmisch-Partenkirchen geben, wo auch ein anarchistischer Block sein soll. Da seid ihr auch herzlich eingeladen. Am Sonntag dann ganz früh um 8 gibt es dann den großen Sternmarsch in Richtung des sagenhaften Luxushotels in Elmau. Und am Montag um 10 Uhr morgens gibt es dann eine Abschlusskundgebung in Garmisch-Partenkirchen wieder im Stadtzentrum. Und was ihr spontan und in Kleingruppen so macht, das wissen wir natürlich nicht. Also das müsst ihr schon selber wissen. Ja, insgesamt wird das wahrscheinlich eine Zeit, in der ihr eure Selbstorganisationsfähigkeiten prüfen könnt. Ja, was machen wir denn vom Radio in dieser Zeit und was haben wir vor? Willst du da vielleicht ein paar Sätze zu sagen? Ja, also unsere Vorstellung ist die, dass wir ab Freitag, dem 5. abends immer einen hoffentlich halbstündigen Podcast hinbekommen, den wir dann immer am Abend oder in der Nacht online stellen, sodass ihr euch auch informieren könnt, wenn ihr nicht vor Ort seid oder wenn ihr doch vor Ort seid und vielleicht ein bisschen was Überblicksmäßiges wollt. Da werden wir dann hoffentlich Informationen von vor Ort, Interviews, Hintergründe etc. anbieten. Aber da die Lage ja ein bisschen unübersichtlich ist aktuell, werden wir erst vor Ort wissen, in welchem Umfang und in welcher Weise wir das auch wirklich werden umsetzen können. Ja, wenn ihr euch weiter informieren möchtet, dann gibt es natürlich noch ein paar Webseiten, die euch da behilflich sein können. Welche sind das? Also ich denke, die Hauptwebseite wäre schon die vom Stopp-G7-Bündnis. Das ist stopp-g7-elmau.info. Da gibt es eine Menge Informationen über die Busanreise, über Aktionskonsens, da gibt es auch ein paar sehr interessante Aktionskarten zu den verschiedenen geplanten Aktionen. Da gibt es auch eine ausführliche Liste mit Tipps, was eingepackt werden sollte. Es gibt auch einige interessante Infos auf der FDA-Webseite, fda-ifa.org/g7. Es gibt auch schon ein Infotelefon, das eingerichtet ist, und eine EA-Nummer, falls ihr in juristische Schwierigkeiten geraten solltet. Das werden wir jetzt hier nicht alles vorlesen, sondern schaut einfach auf unserem Blog unter aradio.blogsport.de. Da findet ihr dann alle Infos. Gut, dann bleibt mir nur, euch viel Erfolg und viel Spaß zu wünschen, auch unseren Zuhörerinnen. Ja, kommt gut durch diese Tage und habt trotzdem Spaß dabei.